In dem Sinne spielen Medien bestimmt eine große Rolle, vor allem das Internet, weil darüber viel weitergegeben kann über das Projekt, Informationen über das Projekt, Neuigkeiten, wie es dort gerade läuft, wie die Entwicklungen aussehen, das alles lässt sich ja fast ausschließlich durchs Internet in einer gewissen zeitnahen Distanz auch hier nach Deutschland weitergeben.